Test 5, Teil 2. Du hast zwei Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Kreuz an, richtig oder falsch. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Höre zuerst ein Beispiel. Aaron muss heute Nachmittag zum Judo-Training. Mama, hast du vielleicht meine schwarzen Turnschuhe gesehen? Ich kann sie nicht finden. Kein Wunder, dass du sie nicht finden kannst. Du räumst ja auch nichts auf. Letzte Woche waren deine Hausschuhe weg und gestern deine Deutschbücher. Ich weiß leider nicht, wo deine Schuhe sind. Und was mache ich jetzt? Ich muss zur Schule. Ich kann dir gerne heute Nachmittag beim Aufräumen helfen, aber ich räume auf keinen Fall deine Sachen für dich auf. Du musst schon mitmachen. Aber heute habe ich doch um 4 Uhr Judo. Dann räumen wir halt danach auf. Okay. Du hörst das Beispiel noch einmal. Mama, hast du vielleicht meine schwarzen Turnschuhe gesehen? Ich kann sie nicht finden. Kein Wunder, dass du sie nicht finden kannst. Du räumst ja auch nichts auf. Letzte Woche waren deine Hausschuhe weg. Und gestern deine Deutschbücher. Ich weiß leider nicht, wo deine Schuhe sind. Und was mache ich jetzt? Ich muss zur Schule. Ich kann dir gerne heute Nachmittag beim Aufräumen helfen, aber ich räume auf keinen Fall deine Sachen für dich auf. Du musst schon mitmachen. Aber heute habe ich doch um 4 Uhr Judo. Dann räumen wir halt danach auf. Okay. Lies die Sätze 7, 8 und 9. Jetzt hörst du das erste Gespräch. Kilian, komm! Es ist schon 7. Das Essen ist fertig. Ich komm ja schon. Was gibt es denn heute? Ganz leckeren Fisch mit Gemüse und Bratkartoffeln. Ach Mama, nicht schon wieder Fisch. Was ist denn? Mama, du weißt doch, dass ich Fisch nicht mag. Ich esse nur Kartoffeln und die Pizza von gestern. Nein, Kilian, die Pizza darfst du morgen mit in die Schule nehmen. Aber heute essen wir Fisch. Fisch ist blöd. Keine Diskussion. Du musst mal auch was Gesundes essen. Du isst ja nur Nudeln, Pizza und Süßigkeiten. Okay, okay. Aber nur ein bisschen. Na dann, guten Appetit. Du hörst das erste Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 7, 8 und 9 richtig oder falsch. Kilian, komm! Es ist schon 7. Das Essen ist fertig. Ich komm ja schon. Was gibt es denn heute? Ganz leckeren Fisch mit Gemüse und Bratkartoffeln. Ach Mama, nicht schon wieder Fisch. Was ist denn? Mama, du weißt doch, dass ich Fisch nicht mag. Ich esse nur Kartoffeln und die Pizza von gestern. Nein, Kilian, die Pizza darfst du morgen mit in die Schule nehmen. Aber heute essen wir Fisch. Fisch ist blöd. Keine Diskussion. Du musst mal auch was Gesundes essen. Du isst ja nur Nudeln, Pizza und Süßigkeiten. Okay, okay. Aber nur ein bisschen. Na dann. Guten Appetit! Lies die Sätze 10, 11 und 12. Jetzt hörst du das zweite Gespräch. Also, hier ist das Rezept. Franziska, glaubst du, wir schaffen es? Hast du den Kuchen schon mal gemacht? Ronja, mach dir keine Sorgen. Das Rezept ist von meiner Oma. Die macht den besten Kuchen der Welt. Und wir backen ihn ganz oft mit meiner Mama. Bring nur den Mixer und die Zutaten aus dem Kühlschrank. Na, dann lass uns beginnen. Was brauchst du als erstes? 200 Gramm Butter und 150 Gramm Zucker. Butter und Zucker. Okay. Und jetzt 3 Eier bitte. Nein, falsch. 2 Eier. Okay. Soll ich das Mehl wiegen? Gute Idee. Wir brauchen 500 Gramm Mehl und, warte, ich muss nachschauen, einen halben Liter Milch. Hier das Mehl und die Milch. Super, gib alles in die Schüssel. Zum Schluss noch ein bisschen Zitronensaft und fertig. In den Ofen und in einer Stunde gibt es leckeren Kuchen. Ja, für mich ein großes Stück bitte. Du hörst das zweite Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Also, hier ist das Rezept. Franziska, glaubst du, wir schaffen es? Hast du den Kuchen schon mal gemacht? Ronja, mach dir keine Sorgen. Das Rezept ist von meiner Oma. Die macht den besten Kuchen der Welt. Und wir backen ihn ganz oft mit meiner Mama. Bring nur den Mixer und die Zutaten aus dem Kühlschrank. Na, dann lass uns beginnen. Was brauchst du als erstes? 200 Gramm Butter und 150 Gramm Zucker. Butter und Zucker. Okay. Und jetzt 3 Eier bitte. Nein, falsch. 2 Eier. Okay. Soll ich das Mehl wiegen? Gute Idee. Wir brauchen 500 Gramm Mehl und, warte, ich muss nachschauen. Einen halben Liter Milch. Hier das Mehl und die Milch. Super, gib alles in die Schüssel. Zum Schluss noch ein bisschen Zitronensaft und fertig. In den Ofen und in einer Stunde gibt es leckeren Kuchen. Ja, für mich ein großes Stück bitte. Ende Test 5.